in unserem Hauptstadtstudio. Wer gehört zu den Betroffenen? Hunderte Abgeordnete, andere Politiker, Prominente und Privatpersonen sollen betroffen sein. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. In der noch laufenden Regierungspressekonferenz betonte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz: Mit Blick auf das Bundeskanzleramt sieht es nach erster Sichtung so aus, dass keine sensiblen Informationen und Daten in den Veröffentlichungen enthalten sind, auch nicht im Hinblick auf die Bundeskanzlerin. Der Kreis ist allerdings deutlich weiter. Betroffen sind, was den politischen Bereich anbelangt, in einer ersten Analyse Politiker und Mandatsträger aller Ebenen, sowohl des Europaparlaments, des Bundestages, der Landtage, aber auch kommunale Mandatsträger. Am Vormittag hat sich das Nationale Cyberabwehrzentrum in einer Telefonkonferenz zusammengeschaltet, um Informationen zum Datenangriff auf Politiker und Privatpersonen zusammenzutragen. In dem Gremium sind Bundesinnenministerium und Sicherheitsbehörden organisiert, vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik BSI über Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt zum Bundesnachrichtendienst und anderen. Man prüfe nun, wer betroffen sei und woher die Daten stammten, so ein Sprecher des BSI. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz prüft nach eigenen Angaben intensiv, ob es zeitnah Ergebnisse gibt, ist demnach allerdings fraglich. Bisher sei allerdings wenig bekannt, gestand der Sprecher des Bundesinnenministeriums Sören Schmidt zu. Nicht einmal, ob es sich um einen Hackerangriff gehandelt habe. Das ist allerdings so, dass natürlich, wie, auf welche Art und Weise eben diese Daten zusammengetragen worden sind, im Moment noch unklar ist. Und deshalb auch die Aussage, ob es jetzt tatsächlich um einen, mehrere Hackerangriffe sich gehandelt hat oder um irgendwelche andere Datensammlung, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider einfach noch nicht sagen. Es handelt sich aber offenbar um unterschiedlich alte Daten. Bisher, so das BSI, gebe es keine Hinweise auf Unsicherheiten in den Regierungsnetzen. Zuerst hatte der RBB über den Angriff berichtet. Demnach haben Unbekannte teilweise auch persönliche Daten veröffentlicht, darunter auch so unterschiedliche wie familiäre, Zahlungsdaten oder Kommunikation und Fotos von Personalausweisen. Die Bild-Zeitung schreibt auch von Journalisten. Nach Angaben von NTV sind darunter 30 aus der ARD. Prominente wie etwa die Moderatorin Jan Böhmermann und Künstler wie der Deutschrapper Materia sollen betroffen sein. Ein Sprecher des BSI konnte unserem Hauptstadtstudio zum Kreis der Betroffenen keine näheren Angaben machen. Es handle sich aber um sehr viele. Der BSI-Sprecher bestätigte, dass sein Amt erst in der Nacht von den Veröffentlichungen erfahren habe über das Bundesinnenministerium, kurz vor den Berichten des RBB. Dabei sind die Veröffentlichungen offenbar sehr viel älter. Die Dokumente wurden dem RBB-Bericht zufolge vor Weihnachten über Twitter auf einer Art Adventskalender über mehrere Tage hinweg verbreitet und blieben zunächst weitgehend unbemerkt bis gestern Abend. Seitdem würden die Abgeordneten informiert, heißt es etwa aus der SPD. Abgeordnete aller im Bundestag vertretenen Parteien außer der AfD sollen betroffen sein, so der RBB. Ob die AfD tatsächlich ausgenommen ist, konnte der Ministeriumssprecher nicht sagen. Nach Angaben des Senders NTV ist die CDU-CSU-Fraktion mit 30 Abgeordneten am deutlichsten geschädigt. Die Regierungssprecherin Fietz mahnte zu äußerst zurückhaltendem Umgang mit den Daten. In jedem Fall seien Persönlichkeitsrechte zu beachten. Abgesehen davon könnten, selbst wenn viele Daten authentisch seien, einzelne gefälschte mit eingeschleust werden. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Mandatsträger.